Aha. Hier. Was bedeutet Freiheit für dich? Ich komm aus einem Land voll Philosophie, Literatur, Architekten, als der Rest der Welt schlief. Vergewaltigt unter der Herrschaft eines kalten Regimes, das Religion als Schutz benutzte und das Land ruinierte. Das Volk, das einst geglaubt hatte, sie vertrieben den Feind, wurde ihm gelingt, denn genau diesen ließen sie rein. 30 Jahre später sind sie auf den Straßen wie einst vor 30 Jahren in der Hoffnung, sie sind irgendwann frei. Die, die damals wohl verstreut in der Welt, wissen keine Gastarbeiter, doch für die hier ist alles das Gleiche. Eltern, Akademiker, deren Diplome nicht reichen, also putzen, Taxi fahren, Teller waschen für Kleingeld. Jeden Abend machtlos vor dem Fernseher weinen sie Berge von Leichen, das Herz stirbt zerbessert von Zweifel. Jeder Anruf kann bedeuten, ich verlor wieder einen meiner Familie. Und du dachtest, ich bleibe und schweige? Nein. Ich hab geträumt, Ferdus, ich stand vor mir in seiner Hand dein Buch namens Iran. Azadi, Stadt mit Kader, Ahangar auf dem Feld, der schwang eine Flagge mit der Aufschrift Azadi, Iran. Baba Khorramdin tauchte sein Gesicht im Blut, sah mich an und sagte Iran, Azadi. Und als ich aufstand, nahm ich den Stift, doch meine Hand konnte nur schreien Azadi, Iran, Ran, Ran, Ran, Ran. Und mein Volk stirbt täglich, es wär gerne frei. Doch all die Drecksbastards, ich sperren meine Landsmänner ein. Öffentlich gehängt, gefoltert, ermordet, gesteinigt, ausgepeitscht, angekettet, Menschenrecht gibt es keins. Ein Land nach außen in geregelt, Grenzen alles so ein. Erlauben nichts, jeden Hilferuf erstickt meinem Keim. Mädchen vergewaltigt, gehen hier nicht zur Polizei, weil sie, wenn's nach denen geht, selbst schuld daran sei. Ein Ort angeblich ohne Drogen, Alkohol und dergleichen. Und die Tonnen Opium verschwinden wohl von alleine. Der Rest der Welt guckt zu, machen nichts und sind leise, dreht sich um, doch bei Weggehen tropft das Öl aus der Leiste. Also red keine Scheiße, denn ihr macht alles schlimmer. Ihr geht ans Äußerste, aber ich geh ins Innere. Und hab eine Sache gelernt, die für immer. Ich leihe jedem mein Ohr, aber nur meinem Land meine Stimme. Ich hab geträumt von einer Demokratie und Satar Khan trat davor und sagte Iran, Azadi. Furuch sprach zu mir kurz bevor sie Selbstmord begann, in Poesie ist klang Azadi, Iran. Sajahan Pahlavan tachte im Ring, er ballte seine Faust, schrie laut Iran, Azadi. Und als ich aufwachte, hörte ich den Beat, doch aus meinem Mund kam nur noch Azadi, Iran, Ran, Ran, Ran, Ran, Ran. Meine Zunge schmeckt nach Angst, darum trinke ich Kraft. In der Hoffnung eines Tages schwindet dieser Geschmack. Meine Lunge kratzt vor lauter Rauch und all diesen Ketten. Darum huste ich die Freiheit, bis sie uns endlich rettet. Meine Haut juckt, reagiert allergisch auf Lügen. Also trage ich die Wahrheit auf in all ihren Zügen. Meine Augen brennen von all dem dreckigen Schein. Wasche sie aus mit Fakten, bis ihr sich klarer erscheint. Ich bin Iran, auch wenn es ein Scherz für dich ist. Mit jedem Landsmann, der von uns geht, sterbe ich mit. Bei jedem Demonstrant, der marschiert, ehr ich den Schritt, bin stolz und bete täglich, dass es mehr wie dich gibt. Es waren die Engländer, so wie jetzt. Alle nahmen uns was weg, doch sie kriegen nichts mehr im Namen von Mossad. Es waren genug Opfer jetzt, solange keiner locker lässt. Kommt schon bald der Tag, an dem das Volk und auch Gott sich rächt. Ich hab geträumt, Shamu schrieb ein Gedicht mit dem Blut von meinem Volk namens Iran, Azadi. Hörte ein Lied, bei dem mit Tränen kam. Es war Marzieh und sie sang nur Azadi, Iran. Habe geträumt, Niederlage mein Name. Und ihre allerletzten Worte waren Iran, Azadi. Und als ich aufwachte, wusste ich genau, dass dieses Lied meine Pflicht ist. Azadi, Iran.